Wie die südkoreanische Online-Zeitung Minjung Seori berichtete, gründeten die Bürgerorganisationen und Bewohner von Seoul wie die Seoul Solidarität für Bürgerrechte am 7. August vor der US-Militärbasis in Yongsan auf einer Veranstaltung die Avantgarde gegen die USA und für die Wiedervereinigung und äußerten ihren Willen zur Verstärkung des antiamerikanischen Kampfes. Die Redner kritisierten die böse Äußerung von Trump für einen neuen Koreakrieg und behaupteten, dass die USA mit Nordkorea ein Friedensabkommen abschließen und so dem Krieg ein Ende setzen sollten. Danach gingen die Teilnehmer der Kundgebung zu einer Demonstration über.